Byte FM. Es ist 23 Uhr. Wollet nicht in Zorn verfallen, denn alle Kreatur braucht Hilf von allen. Hans-Dieter Hüsch im Aufwind eines Gedichtes von 1922 von Bertolt Brecht. Aufgenommen mit einem Anrufbeantworter war das die Stimme von Tom Schröder, Blues-Experte und engagierter Radiomann mit markanter Stimme, die man künftig live leider nicht mehr hören kann. Er war einer der profilierten Radiomacher Deutschlands, immer mit Haltung und eindeutiger Positionierung, etwa mit klarer Kante gegen rechts. Und er hatte eine dieser charakteristischen, ausdrucksstarken Radiostimmen, die nun leider verstummt ist. Aber auch wieder nicht, denn es gibt so viele Audiodokumente, Aufzeichnungen seiner Stimme, Radiosendungen, die er moderiert hat. Daraus sollen in der folgenden Stunde ein paar Ausschnitte zu hören sein. Hallo und willkommen im Kramladen mit Volker Rebell und mit einer Radiostunde für Tom Schröder, der einer der ersten profilierten Radiomusikjournalisten war und nun im Alter von 85 Jahren gestorben ist. Ich darf sagen, dass ich mit Tom Schröder befreundet war. Schließlich haben wir Anfang der 70er Jahre in der gleichen Musikredaktion des Hessischen Rundfunks über viele Jahre zusammengearbeitet, erst in HR2, in den Sendungen T4 und Rums, danach in HR3 in der Sendereihe Top Time, in der Tom Schröder wie zuvor schon allwöchentlich montags Sendungen mit den Schwerpunkten Blues und Folk gestaltete und moderierte. Ich habe den 9 Jahre älteren Kollegen Tom immer bewundert für sein profundes Fachwissen und seine Professionalität, auch für seine akribische Vorbereitung seiner Sendung. Er kam immer mit einem ausgearbeiteten Manuskript ins Funkhaus, entsprechend wohlformuliert waren seine Moderationen und das Konzept seiner Sendungen hatte immer Hand und Fuß und viel Begeisterung für den Blues. Durch ihn habe ich selbst besonderen Zugang zum Blues gefunden und lernte, die Protagonisten zu schätzen, die er vorstellte. Zum Beispiel Muddy Waters, Sonny Boy Williamson oder John Lee Hooker. Dessen Kernaussage von 1989, Blues is the healer, sprach Tom sicher aus dem Herzen. Heal me to heal you. Blues is a healer. All over the world, it healed me, it can heal you. Dieses Leitmotiv von John Lee Hooker von 1989, aufgenommen mit Carlos Santana, hat Tom Schröder sicher gefallen. Tom war ja einer der Blues-Chronisten und anerkannten Experten in Deutschland, neben Manfred Miller, mit dem er lange Jahre eng zusammengearbeitet hat. Gemeinsam mit Manfred Miller und anderen initiierte Tom Schröder 1981 das erste Lahnsteiner Blues Festival, für das er sich mit viel Herzblut engagierte, als Co-Veranstalter, Mitglied der Projektgruppe, als Moderator und Preisverleiher des Blues Louis, des Bluespreises, der seit 1997 vom Lahnsteiner Blues Festival alljährlich verliehen wird, benannt nach Louis Armstrong. Den Blues Louis bekam er 2004 selbst verliehen als Ehrung für seine vielfältigen Verdienste um den Blues in Deutschland. Noch beim diesjährigen Lahnsteiner Blues Festival am 23. September 2023 war Tom Schröder engagiert aktiv und voll in seinem Element, achtete auf die Organisation und den reibungslosen Ablauf des Festivals und rügte jeden, der oder die im eng getakteten zeitlichen Ablauf die Vorgaben nicht einhielt, weil, wie er zu Recht anmerkte, wenn jemand überzieht, wird der zuletzt auftretenden Band kostbare Auftrittszeit geklaut. Der diesjährige Preisträger des Blues Louis, für den Tom Schröder besonders votiert hatte, durfte natürlich ein klein wenig überziehen, was dem begeisterten Publikum durchaus gefiel. Man feierte den Rock- und Blues-Gitarristen, Sänger und Songschreiber Carl Carlton. Good to be alive. So oder so ähnlich hat sich Tom Schröder ausgedrückt, wenn man ihn auf seinen angegriffenen Gesundheitszustand der letzten Zeit ansprach. Er komme zurecht, sagte er dann, stützte sich auf seinen Stock und ging seiner Wege. Good to be alive sang Carl Carlton 2017 mit Musikern seiner Band The Song Dogs, aufgenommen für das Doppelalbum Woodstock und Wonderland Live. Tom Schröder gehörte nicht nur zu den Gründungsmitgliedern des Lahnsteiner Blues Festivals, das Carl Carlton den Blues Louis 2023 verliehen hat. Tom gehörte zu den Initiatoren der Folk- und Liederfestivals Burg-Waldeck 1969 und von 1993 bis 1997. Er war Mitbegründer des Open-Ohr-Festivals in seiner Heimatstadt Mainz und er war Mitveranstalter und Bühnenansager der legendären internationalen Essener Songtage von 1968. Über dieses Festival produzierte er für den WDR 2018 ein Radio-Feature, das inhaltlich wie formal Maßstäbe setzte. Daraus nun ein Ausschnitt. Man höre und staune, das ist schlicht grandios. Der Publizist, Poet und Radioveteran Hans Magnus Enzensberger schrieb 1984: Die Erinnerung an das Jahr 1968 kann nur eine Form annehmen, die der Collage. Mir geht es natürlich auch so wie allen anderen. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, habe ich meine Biografie ein wenig gefälscht und an meine neuen Ansichten angepasst. Und der Zeitgeist modellierte auch ein bisschen mit. Gut, das ist ganz normal. Liedermacher Walter Mossmann, Pfingsten 2004, Burg-Waldeck 40 Jahre nach dem ersten Liederfestival von 1964. Internationale Essener Songtage 1968, die Festivalrevolte im Pott. Nackte Wahrheiten und sehr subjektive Eindrücke eines Ansagers und Mitveranstalters. Von und mit Tom Schröder. Gude. 5 Tage im September 1968. Die internationalen Essener Songtage, abgekürzt IEST, ist ein ganz neuer Cocktail aus Konzert, Party und Demo, aus Happening, Kabarett, Go-In und Oberseminar. Zum Schluss, so der Romanautor Bernd Caillou, eine Orgie aus Musik und Licht. 40.000 Besucher. Der Kölner Pop-Archivar Uwe Huslein nennt es die erste und größte Manifestation des kontinentaleuropäischen Underground der 60er Jahre. Für den Historiker Detlef Siegfried sind die gegenkulturellen Songtage das bis dahin größte Popfestival Europas. Detlef Siegfried wird im Folgenden ebenso zu Wort kommen wie der Essener Autor Detlef Mahnert mit seinem Buch Zapper, Zopf und Zwischentöne. Außerdem Besucher von damals, sowie die Liedermacher Frank Bayer, Walter Westrup und Dieter Süverkrüpp. Zitate aus Büchern, Zeitungen, Liedtexten spricht Andrea Balschuh. Die folgende Bob Dylan-Nummer, gleich zu hören in der 68er-Fassung von Judy Driscoll und Brian Auger, könnte auf Deutsch etwa so beginnen. Du denkst doch sicher auch noch daran, dass wir warten und uns wiedersehen wollten. Und dass es zu spät ist irgendwann. Und die alten Sachen doch jetzt ausgepackt werden sollten. If your memory serves you well, we were gonna meet again and wait. So I'm going to unpack all my things and sit before it gets too late. Thank you. This Wheels on Fire im Aufwind von Bob Dylan, Rhythm and Blues and Soul aus Großbritannien. Die Sängerin Julie Driscoll, der Organist Brian Auger und seine Band Trinity. Am zweiten Festivaltag, am Donnerstag, den 26. September 68, begeistern sie die gut 1700 Gäste im überfüllten Essener Saalbau. Unter dem Motto Protest International treten auf Tim Buckley und David Peel aus New York, die Londoner Julie Felix und Alexis Corner, sie stammt aus Santa Barbara, er aus Paris, gegen Francos Spanien singen Juan und José. Aus der Bundesrepublik Uli und Frederik, das waren Ulrich Freise, der dann zu Elster Silberflug ging, und der spätere Professor Frederik Wahle, Fachmann für Kinderlieder. Schließlich zwei der bekanntesten Sänger schon aus den Tagen der ersten Friedensbewegung, der Ostermärsche und der Waldeck-Festivals, Franz Josef Degenhardt und Dieter Süverkrupp. Die Königin des Abends jedoch, wenn nicht der gesamten fünf Festivaltage, heißt Julie Driscoll. Egal wie unterschiedlich die Pannen der Songtage in der Presse kritisiert worden sind, manchmal zu Recht, die Kritiker von Carsten Linde in der linken Zeitschrift Elan über Manfred Sack, Die Zeit, Manfred Miller, Weserkurier, Ulrich Ulzhausen, FAZ, bis hin zu Siegfried Schmidt-Jos vom Spiegel, sie alle sind sich einig in ihrem allerhöchsten Lob für Julie Driscoll. Und auch für Alexis Corner und für ihn hier, Frank Zappa. Hier mit einem Auszug aus King Kong. Von der Presse gab's voll in die Fresse, notierte Adi Kwiatkowski alias Werner Pieper 2007 in seinem vielstimmigen Buch Alles schien möglich. Lehrling Werner Pieper raucht bei den Songtagen den ersten Joint, gewinnt die ersten Konkurrenzkämpfe um seine Freundin und erreicht ohne Fahrkarte und Geld mit dem Nachtzug am Montagmorgen pünktlich seinen Arbeitsplatz. Bei Demos und Diskussionen des Frankfurter SDS erkennt man ihn schon an seiner gelben Jacke, Günther Ahrendt. 1970 hat er dann mit einem gelben Buch, Sexfront, die sexuelle Aufklärung hierzulande radikal verbessert. Ahrendt, ein politischer Kopf und ein Kenner, ein großer Bewunderer von Bob Dylan. Günther Ahrendt meint im Nachwort zu Werner Piepers Buch: Die Wahrheit über die 60er Jahre gibt es nicht. Es gibt nur die Wahrheit eines jeden Einzelnen, der oder die damals dabei war. Auf genau diesen Satz möchte ich mich berufen, auch in dieser Sendung hier. Der Satz gilt natürlich ebenso für alle anderen, etwa einen früher sehr bekannten Fernsehjournalisten, Guten Abend drüben in Deutschland, Thilo Koch. Im Deutschen Kabarettarchiv in Mainz fand ich von ihm einen Beitrag aus der Neuen Rheinzeitung vom 4. Oktober 68. Da scheint der Untergang des Abendlandes nicht mehr weit. Thilo Koch. Die kranke Jugend. Rund um die Frankfurter Buchmesse und bei den internationalen Essener Songtagen 1968 machte ich Beobachtungen, die mich daran zweifeln lassen, dass unsere Zivilisation weiter existieren will. Der Rauschgiftkonsum dieser Generation steigt täglich. Sie versucht, ihre Aggressionen in immer gellenderen Beat-Orgien abzureagieren. Der Conferencier des Abends redet das gesamte Auditorium mit Genossen an. Im Essener Saalbau geht der englische Beat-Protester Brian Auger auf seine Wurlitzer-Orgel mit Fäusten und Fußtritten los. Seine Partnerin Julie Driscoll schreit und keift und wimmert dazu ins Mikrofon. Dagegen Siegfried Schmidt-Jos. 1968 war er als Angestellter von Radio Bremen zum Spiegel gewechselt. Ab 1973 sollte er in der Szene berühmt werden mit seinem Rocklexikon. Schmidt-Jos schrieb 1969 den Begleittext zum Doppelalbum Star Portrait. Julie Driscoll, Brian Auger and the Trinity. Auszug. Wir trafen uns bei den Essener Songtagen 1968 beim Berliner Jazz Festival. Kurze Zeit später habe ich in Köln eine Fernsehsendung mit ihr gemacht. Was ich da artikulierte, schien direkt aus Harlem zu kommen. Seitdem liebe ich Julie Driscoll. Dies ist ein Liebeslied von Tim Buckley, Phantasmagoria in 2. fantastische Trugbilder zu zweit. If a fiddler played you a song, my love, and if I gave you wheels, would you spin for my heart and loneliness? Would you spin? Tim Buckley, der Songschreiber und Rock-Avantgardist, der hier in diesem Ausschnitt aus Tom Schröders Radio-Feature über die internationalen Essener Songtage zu hören war, er hatte damals 1968 seinen ersten Auftritt in Deutschland bei den Essener Songtagen. Tom Schröder war nicht nur der Ansager des Festivals, er gehörte zur künstlerischen Leitung, war Mitveranstalter und Mitprogrammverantwortlicher des Festivals. Wen er alles mit seinen Kollegen damals auf die Bühne holte, das war damals 1968 geradezu sensationell. Wie gerade in kurzen Ausschnitten gehört, Frank Zappa und die Mothers of Invention, Julie Driscoll, Brian Auger and the Trinity, Tim Buckley. Weiterhin Family, The Fox, Alexis Corner, Daryl Adams, Rick Abau, aber auch neue aufstrebende deutsche Bands wie Amondyl, Soul Caravan, Tangerine Dream, Guru Guru, Flo de Cologne, daneben Liedermacher wie Franz Josef Degenhardt, Dieter Süverkrüpp, Hans-Dieter Hüsch, Hein und Oskröer, Hannes Wader und andere. Die Essener Songtage gelten als Mutter aller deutscher Popfestivals und als Geburtsstunde eigenständiger deutscher Rockmusik. Und Tom Schröder war mittendrin und mitverantwortlich für dieses bahnbrechende Festival. Die Band Guru Guru mit ihrem Mastermind Manny Neumeier, damals 1968 noch in der Kategorie Underground geführt, Guru Guru sind immer noch aktiv und kreativ und haben kürzlich, genau am 24. November 2023, ihr 34. Studioalbum veröffentlicht, The Incredible Universe of Guru Guru. Ein Exemplar des Albums wurde Ende November auch Tom Schröder zugeschickt. Ob er es noch hören konnte? Wahrscheinlich hätte er die Musik gemocht, wohl auch die Titelüberschriften Free Krautrock, Back to the Roots und hier zu hören Freedom. Thank you. Wenn ein Musiktitel Freedom überschrieben ist, wie der gerade gehörte aus dem neuen Album The Incredible Universe of Guru Guru, dann hätte Tom Schröder sicher interessiert, die Augenbrauen gehoben. Auf der Suche nach Freiheit, Love and Peace, war Tom Schröder im Sommer 1970 in New York. Darüber berichtete er in seinem Artikel Love and Blues ins Leben der Satiren für das Programmheft des 37. Lahnsteiner Blues Festivals 2017. Ich darf daraus zitieren. New York, Sommer 1970, ein wirklich heißer Sommer. Beim langen Interview mit Allen Ginsberg sitzen wir vor seinem Haus plötzlich mit den Füßen im Wasser. Wegen der Hitze werden die Straßen geflutet. Auch musikalisch erlebe ich das andere Amerika, zum Beispiel bei einem Konzert, in dem zwei große afroamerikanische Künstler auftreten, der Gitarrist, Songschreiber und Sänger Jimi Hendrix und der moderne Blues-Schauter Leon Thomas. Er hat mit so unterschiedlichen Kollegen wie Count Basie, Louis Armstrong oder Santana zusammengearbeitet. Unausgesprochen, aber doch auch auf manchem Poster oder Button zu lesen, ist das Motto dieses Konzertes »Make Love, Not War«. Lasst Vietnam endlich in Frieden, holt unsere Jungs nach Hause, lasst uns unseren Alltag selbst organisieren, nach unseren Vorstellungen, mit eigenen Selbsthilfeprojekten und mit viel freier Liebe. Der Slogan Make Love Not War, der 1973 auch in Songs von John Lennon und Bob Marley wörtlich vorkommt, soll um 1965 entstanden sein. Die Urheberschaft ist nicht eindeutig geklärt. So etwas lag ja auch in der Luft. Bereits im Ersten Weltkrieg, ab 1915, kursierte in den USA der Slogan Make Peace, Not War. Love and Blues at Jimi Hendrix. An diesem Sommerabend New York 1970 wirkt er freundlich angetütelt. Ich hatte ihn aber am Abend vorher in dem gerade angelaufenen Film über das 1969er Woodstock Festival gesehen. Ein unglaubliches Stück politischer Kunst, wie Jimmy da allein mit seiner Gitarre die amerikanische Kriegs- und Nationalhymne zerschmettert und dann Star-Spangled Banner in ein heilendes, optimistisches Purple Haze münden lässt. Zuvor hatte Leon Thomas die Lug- und Trugstadt New York mit sarkastischen Hieben gegen Mietwucher und Armut begrüßt. Willkommen, Bruder, in New York, dieser Stadt voller Fun. Hier gibt's genügend Ratten und Kakerlaken und natürlich genug Sozialhilfe für jedermann. Das schrieb Tom Schröder 2017. Hier ist der Song, den er ansprach, Welcome to New York, zu hören von Leon Thomas. It's a city full of fun. I say, welcome to New York, brother. It's a city full of fun. Yeah. They got plenty of rats and roaches, enough welfare for everyone. They got a whole lot of police cars with their lights all flashing red. They got a whole lot of police cars with their lights all flashing red. But just try and find one when you're getting hit upside your head. Thank you. people talking. Well, ain't nothing happening but the rent. You know, the hip cats passing through. Used to hear the hip cats talking. Ain't nothing happening but the rent. Till I came to New York City, the Big Apple. I never knew just what they meant. New York City, without rent control, is like a thief stealing from the blind. New York City without rent control will be like a thief stealing from the blind. All them leases and them rent increases, woo! Why, it's enough to drive a poor man out of his mind. Running stark, raving mad. So you see, you're welcome to New York, baby. You can have it. It's a city full of fun. The Big Apple. Welcome to New York, baby. Now, it's a city full of fun, if you can find it. They got plenty of rats and roaches. So get in line for welfare. They got enough. Leon Thomas, den afroamerikanischen Jazz- und Blues-Sänger, hat Tom Schröder 1970 live in New York erlebt. Tom hat im Laufe seines Radiolebens mehr als 3000 Hörfunksendungen als Autor gestaltet und moderiert, mit den musikalischen Schwerpunkten Folk und Blues, Song und Chanson, Kabarett und Comedy und Rock und Jazz. Er war Co-Autor der legendären 13-teiligen Fernsehserie Sympathy for the Devil von 1972 über die Geschichte von Blues und Rock, präsentiert damals von Alexis Korner. Tom war Mitglied in der Jury des Deutschen Kleinkunstpreises, gehörte zu den Juroren des Preises der Deutschen Schallplattenkritik und der Liederbestenliste. Im März 2019 kürte er das Album Was nun, was tun? Der Charlie Schreckschuss Band zur CD-Empfehlung des Monats und ehrte ganz besonders den Frontmann der Gruppe, den Sänger, Songschreiber, Kopf und Herz der Band Charlie Boitin mit diesen Worten. Zitat: Rainer Charlie Boitin kann beides, entzaubern und verzaubern. Ein Unterhaltungskünstler, der schon dafür sorgt, dass der Bär genug zu steppen hat. Und der seit 3 Jahrzehnten auch gegen die neuen Nazis hierzulande singt. In seinen aktuellen Konzerten behauptet der Witzbold, wir haben Auto und Kühlschrank, aber ansonsten sind wir kurz vor Mittelalter. Rockstar wird er ganz bestimmt nicht mehr, von denen gibt's eh genug. Ein paar Boitins mehr dagegen würden uns nicht schaden. Die neue CD, LP, die 12. seit 1981 heißt Was nun, was tun? Im Titelsong geht es um eine Zweierbeziehungskiste, von der nicht klar ist, ob sie in die Grube fährt oder in eine bessere Zukunft. Eindeutiger dagegen wird es in der Männer- und Frauen-Nummer. Männer und Frauen passen nicht zusammen, nur in der Mitte, sagt meine Schwiegermutter. Meine Schwiegermutter. Männer, Männer und Frauen. Männer, Männer, Männer und Frauen. Oh, Männer, Männer und Frauen. Männer, Männer, Männer und Frauen. gemeinsam, sie sind nicht gerne einsam, haben nur eins gemeinsam, sie sind nicht gerne einsam, sagt schon der Olle Luther. Denn wenn sie sich auch letztlich nicht verstehen, wird es auch nie ganz ohne den anderen gehen. Sie können nicht ohne, sie können nicht miteinander, sagt meine Tante Wanda. Und finden sie so am Ende stets zusammen, wodurch die Menschheit fortbestehen kann. In der Liederbestenliste vom März 2019 belobigte Tom Schröder die Charlie Schreckschuss-Band mit diesem Song Männer und Frauen aus deren Album Was nun, was tun. Was zu tun ist, das wusste Tom Schröder immer. Niemals aufgeben, immer weitermachen, unbeirrt. Einer seiner diversen Leitsprüche entsprach dem Credo seines ehemaligen Mainz-Gonzenheimer Nachbarn Herbert Bonnewitz. Wenn's zum Heulen nicht langt, dann lacht. Aber jetzt ist erstmal Trauer angesagt bei all seinen Freunden und Weggefährten und bei allen Musikern, die er unterstützt, die er in Sendungen mit Interviews vorgestellt und mit denen er auf Festivals zusammengearbeitet hat. Darunter ist auch der aus Chicago stammende Bluesgitarrist, Sänger und Songschreiber Jim Carr, der seit 1978 Soloalben veröffentlicht und mit Buddy Guy, John Lee Hooker und Freddie King zusammen schon auf der Bühne stand. Auch beim Lahnsteiner Blues Festival stand Jim Carr mit seiner Band auf der Bühne. Engagiert hatte ihn Tom Schröder und die Projektgruppe des Festivals. Auch bei anderen Gelegenheiten waren Jim Carr und Tom Schröder zusammengetroffen, wovon Jim Carr selbst berichtet in seinem Statement zu Tom Schröders Tod. Hi, this is yours truly, Jim Carr. I just got the sad news recently from Volker Rebell that Tom Schröder passed away. And I can tell you that Tom was a very dedicated and supporter of the blues and the blues scene in Germany. And I remember appearing on his TV show back in the 80s with my band, and that was some promotion and preceding my show in the Lahnstein Blues Festival. And I really enjoyed that TV show, and we did an interview as well. And of course, I love performing in Lahnstein. So all I can say is Tom Schröder will be missed. And he left his legacy behind for all of us to enjoy. Jim Carr widmet seinen folgenden Song Nothing to Lose seinem verstorbenen Freund Tom Schröder. Nicht zu verlieren, was nicht schon verloren ist. Es hat zu sehr verletzt, um weinen zu können über das, was ich verloren habe in meinem Leben, singt Jim Carr in seinem Acoustic Blues Nothing to Lose aus seinem gleichnamigen Album von 2002, nun wieder veröffentlicht für sein aktuelles Album Keeping It Hot vom November 2023. Tom Schröder war ein vorzüglicher Musikjournalist und Radiomann, ein Charakterkopf und engagierter Zeitgenosse, ein sozialdemokratischer Hippie, wie er mal genannt wurde, dazu ein richtig guter Typ, freundlich, herzlich, zugewandt, ein echter Teamplayer, der alle, mit denen er zu tun hatte, nicht nur respektierte, sondern auch würdigte. Er wird bitter vermisst. So wie ihn gibt es keinen zweiten. Ein weiterer Ausschnitt aus einem Radio-Feature für den WDR mag das erneut belegen. 2015 produzierte Tom Schröder eine zweistündige Sendung zum 75. Geburtstag von His Bobness, aber mit einem besonderen Schwerpunkt. Dylans Songs in deutschsprachigen Interpretationen. Titel »Musse Pfeife in der Wind«, Bob Dylans Lieder auf Deutsch. Mit einem Ausschnitt aus Tom Schröders hervorragendem Radio-Feature geht diese Nachrufstunde in Memoriam Tom Schröder mit Volker Rebell zu Ende. Musse Pfeife in die Wind. Bob Dylans Lieder auf Deutsch. His Bobness zum 75. Geburtstag von und mit Tom Schröder. Am 24. Mai wird Bob Dylan 75. Seine Fans auf der ganzen Welt, in Nashville wie in Darmstadt, wollen mitfeiern, meist in einem überschaubaren Rahmen. Auch in dieser Sendung hier gibt es fast 2 Stunden lang die Möglichkeit, sich an und für Dylan zu erwärmen. Mit und ohne Lagerfeuer. Schon bei der Deutschrockgruppe Ihre Kinder fing er einst an mit Dylan Deutsch. Fortsetzung folgt 2008 im Trio. Der Sänger und Gitarrist Ernst Schulz. Augen zu, dazu die Tür. Man macht dir keine Sorgen, ich bin bei dir. Ich bleib, eine Nacht bleib ich hier. Aus das Licht, ein Vorhang zu. Keine Angst, nur ich und du. Ich bleib eine Nacht bei ihr. Heute Nacht bleibt er bei ihr. Ernst Schulz 2008. Im Aufwind von Bob Dylans I'll Be Your Baby Tonight aus dem Album John Wesley Hardin 1967. Die Dylan-Deuter aus aller Herren Länder stricken mit an der Legende ihres Helden. Die Deuterinnen gehören einer radikal kleinen Minderheit an noch. Bei uns ist er geadelt worden als Weltstar, Gesamtkunstwerk und größter Songwriter seit Franz Schubert. Ein Dylanist mit Humor hat ihn gefeiert als den größten Sänger seit Caruso. Für Wolfgang Niedecken und andere ist er der Meister, für Leonard Cohen der Picasso des Liedes. Bob Dylan, das ungewaschene Phänomen, so seine alte Freundin John Baez. Der sperrige Typ, den man sich nicht gerade beim Wäschebügeln anhört, die junge Anglistin Nicola Pfarr. Der umfassende Mystiker, Liedermacher Wiglaf Droste. Der Troubadour der Apokalypse, Siegfried Schmidt-Jos vom Rocklexikon. Der Maskenmann, Michael Jacobs, Kritiker der Allgemeinen Zeitung. Dylan selbst versteht sich einfach als Song and Dance Man oder Songwriter and Performing Artist. Er hat zwischen 40 und 50 Alben veröffentlicht, je nach Zählweise, und etwa 500 Songs geschrieben. Sie werden seit mehr als einem halben Jahrhundert gecovert, nachgespielt, nachgesungen, nachgedichtet, nachempfunden, in Japan und Lateinamerika, wie in Frankreich, Italien, Griechenland und natürlich auch auf Deutsch und in den dazugehörigen Regionalsprachen. Die Uraufführung eines Dylan-Liedes auf Deutsch fand 1963 statt, dazu später. Zunächst etwas Hausmannskost von 1965. Ein früher Versuch, einen Dylan-Text zu übertragen und gleichzeitig etwas von seiner Musik mitzunehmen. Etwas von dem Folk-Sound, dieser Folk-Stimmung. 2 Mann, 2 Gitarren, 2 Stimmen, Christopher Sommerkorn und Michael de la Fontaine, die beiden blonden Soziologiestudenten aus Frankfurt, wagten sich an Don't Think Twice, It's Alright, Dylan 1963. Ich glaube, 1966 hat das Duo sogar zusammen mit John Baez beim Frankfurter Ostermarsch gespielt. So klang 1965 die erste Single von Christopher und Michael. Es ist so ohne Sinn, es jetzt zu fragen, warum du nun alleine bist. Es ist so ohne Sinn, erst jetzt zu fragen, warum du mich niemals mehr siehst. Wenn der Hahn früh kräht im ersten Morgenlicht, dann wachst du auf voll Angst und siehst mich nicht. Ich bin schon fort, bevor die Dämmerung bricht. Denk nicht dran, es ist vorbei, Warum auch brennt die ganze Nacht dein Licht, Kind? Komm, lösch es besser aus. Ja, glaubst du denn im Ernst? Byte FM in eigener Sache. Liebe Menschen an den Radios zu Hause, hier spricht der Förderverein Freunde von Byte FM in Form von Rocco Schamoni. Ich möchte euch bitten, tretet in mich ein. Ich brauche euch. Ohne euch verhungere ich. Mitglied werden über die Byte FM Homepage, Menüpunkt Freunde.